Das Erste, was man als Mann wissen muss, um die männliche und weibliche Energie in sich zu harmonieren, ist, dass man dazu nicht schwul sein muss. Das Ganze gilt natürlich entsprechend für Frauen. Sie müssen weder lesbisch sein, noch ist es notwendig, dass sie sich als so ein typisches Mann-Weib oder was Ähnliches empfinden. Die Prinzipien gelten für beide Geschlechter gleich. Ich erkläre es in allen Details natürlich von der Seite des Mannes jetzt. Beziehungsweise mehr von der Seite des Mannes. Die tolle, extrem gute Erfahrung, wenn man es schafft, männliches und weibliches in sich selbst zu vereinen, ist, dass man dieses Gefühl nicht mehr alleine zu sein hat. Wenn man, selbst in einer guten Partnerschaft, ist das manchmal der Fall. Man weiß, die Frau liebt einen, aber etwas fehlt. Im Grundsatz ist es so, dass jede weibliche Partnerin der Spiegel der inneren Frau des Mannes ist. So korrekt sich der Mann als Mann verhalten mag, indem er ja mutig ist, keine Angst hat, indem er die Worte, die er verwendet, sehr genau abwägt und hundertprozentig zu seinem Wort steht, indem er sich bemüht, perfekt zu sein, in dem Sinn, dass er weder durch Gesten, durch irgendwelche anderen Formen der Kommunikation, sei es ein Lächeln, sei es eine Zweideutigkeit in einer geschriebenen Zeile, indem er gerade, aufrichtig, korrekt rüberkommt, und auch wenn er das perfekt macht, es fehlt etwas. Manche Frauen werden jetzt denken, ja klar, es fehlt die Liebe, es fehlt sich verzeihen, Fehler zu machen. Es fehlt eine gewisse Ungenauigkeit, die der Fantasie Raum gibt. Es fehlt vielleicht das sich gehen lassen. Es fehlen so viele Dinge, die wichtiger sind als zum Beispiel, dass man nicht versehentlich etwas sagt zwischen den Zeilen, das man so nicht sagen will. Manche Sachen sind wichtiger als das. Wir wollen uns hier aber auf die sexuellen Aspekte dieser weiblichen Komponente im Mann konzentrieren. Eine gute Sache für den Mann, der nicht schwul ist, ist anale Stimulation. Des Weiteren ist es eine gute Sache, wenn man zum Beispiel starke erotische oder sexuelle Empfindungen hat, dabei aber kein erregiertes Glied hat. Eine weiters wahrscheinlich die wichtigste Komponente in Bezug auf Sexualität und Erotik ist das langsame Wachsenlassen der Gefühle. Aber nicht in erster Linie das, sondern auch das im leichteren Gefühlszustand, also noch weit vom Orgasmus entfernt, schwelgen lernen. Und das ist das Um und Auf. Zum langsamen Herangehen an das Geilwerden, was eben auch eine weibliche Seite im Mann ist oder sein soll, die er verwirklicht, gehört natürlich auch, dass er nur dann mit sich selbst Sex hat, er oder sich selbst erotisiert oder Spannungen da bewusst sucht und aufbaut, wenn er dazu Lust hat. Das heißt jetzt, eine typisch männliche Herangehensweise, meine Hoden sind prall, heute entlade ich das, kommt nach Hause, stellt sich zum Waschbecken und nach 3 Minuten ist die Entladung gelaufen. Das ist typisch nicht die weibliche Herangehensweise. Es wäre eine weibliche Herangehensweise für diesen selben Mann, wenn er sagt, okay, ich spüre diese starke Yang-Energie, aber ich möchte das im Gleichgewicht halten. Ich nehme mir Zeit, ich bereite es mir gut vor, ich schaue, dass ich es gemütlich habe, vielleicht trinke ich einen Kaffee, vielleicht lege ich mich dann auf die Couch, vielleicht lese ich irgendein langweiliges Buch, das ich dann leicht weglegen kann. Wenn dann dieses Gefühl über mich kommt, dann lasse ich es zu. Mit nahezu 100%iger Sicherheit wird er vom Gefühlsbereich nach ein paar langweiligen Buchseiten eingeholt werden. Und wenn er es dann noch dazu schafft, nicht sofort zu ejakulieren, sondern das Ganze auszudehnen und zu genießen, dann hat er wesentlich mehr davon. Wir wollen hier natürlich nicht unerwähnt lassen, dass wir es nicht für optimal halten, wenn es überhaupt zu einer Ejakulation kommt oder zu einem Orgasmus der körperlichen Art. Aber das eben beschriebene Beispiel trifft genauso gut zu, wenn jemand gerade mal entdeckt hat, hoppala, da kann ich ja einfach meine Kundalini wecken, indem ich eine schöne, geile Zeit habe, muss halt aufpassen, nicht zu ejakulieren. Und sobald ich nach Hause komme, tschak, tschak, gehen wir's los. Nun, das ist auch der falsche Zugang, obwohl es natürlich besser ist als nichts. Besser ist eben, die langsame Art und Weise sein Gefühl wachsen zu lassen. Es ist dadurch dann auch leichter, das Männliche und Weibliche in sich zu vereinen. Eine Möglichkeit, die Frau in sich zuzulassen, besteht darin, indem man sieht, die anale Stimulation als die weibliche vorstellt und die Stimulation des Gliedes als die männliche. Nehmen wir mal an, es passen die Umstände, man hat sich gemütlich gemacht und hat seine volle Erregung als Mann über das Glied. Kommt dann der Moment, wo man sich denkt, na hoppla, wenn ich so weitermache, kann ich es nicht kontrollieren. Dann ejakuliere ich aus. Für heute ist die Übung gelaufen oder erst in ein paar Stunden später. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Dann wäre es eine gute Idee, die Frau in sich zuzulassen und auch eventuell mit einem Analvibrator oder in ähnlicher Form sich selbst in einer weiblicheren Art und Weise zu stimulieren. Das Interessante, was dann passiert ist, dass die Erektion des Gliedes nachlässt, aber nicht unbedingt das Schöne in der Sexualität.